Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Rennpferd. Erster Teil. Ich gehöre zu den Menschen, die sich nicht viel aus Haustieren machen. Dazu zähle ich auch Pferde, die ich allein schon wegen ihrer Größe nie in mein Büro lassen würde. Mein neuer Klient entpuppte sich als Pferdenarr, der mich auf sein Gestüt einlud und mir die Ställe zeigte. Ich habe dieses Gestüt von meinem Vater geerbt. Wir waren hoch verschuldet und es sah lange nicht gut aus. Doch jetzt besitzen wir zwei ausgezeichnete Rennpferde und ein ebenso vielversprechendes Springpferd. Das führt natürlich zu Neid und Missgunst. Wie immer, wenn man in diesem Land ein wenig Erfolg hat. Ich spüre das Tag ein, Tag aus. Mein größter Stolz ist mein Rennpferd Narziss. Es hat schon zwei Rennen gewonnen und ist eines der besten Zweijährigen, die es zurzeit gibt. Und damit Narziss nicht verwelkt, soll ich ihn vor bösen Buben schützen. Es geht nicht um böse Buben. Es geht um viel Geld. Eines meiner Pferde ist vor zwei Monaten unter mysteriösen Umständen gestorben. Es wurde möglicherweise vergiftet. Und ich habe telefonische Drohungen erhalten, dass ich Narziss nicht mehr an den Start lassen soll. Sonst geschehe etwas mit dem Pferd. Haben Sie die Polizei eingeschaltet? Es läuft eine Strafanzeige gegen Unbekannt. Aber das genügt mir nicht. Ich möchte, dass Sie einerseits ein Auge auf Narziss richten und andererseits diskret Nachforschungen anstellen, wer hinter den Drohungen stecken könnte. Wen verdächtigen Sie? Ich kann Ihnen keine konkreten Personen nennen. Es kann ein Konkurrent sein, es kann aber auch ein ehemaliger Angestellter sein. Sogar ein Verrückter kommt in Frage. Herr Galli überreichte mir eine Decke und ein Nachtlicht. Ich protestierte, doch die Banknoten, die er mir ebenfalls überreichte, ließen meinen Protest ins Leere laufen. Als es eindunkelte, machte ich es mir im Stall neben Narziss gemütlich. Das Tier war gefräßig und störte sich nicht daran, dass ich ab und zu einen Schluck aus meinem Flachmann nahm. Ich nickte ein und wurde durch Geräusche geweckt, die eindeutig nicht durch Narziss verursacht wurden. Was machen Sie hier? Gute Frage. Wir könnten sie gemeinsam beantworten. Ich war zuerst da, also darf ich zuerst fragen. Ich habe Narziss wochenlang gepflegt, gefüttert und gebürstet. Und ich habe Narziss ein paar Mal geritten. Leider bin ich als Jockey zu groß und zu schwer. Und ich bin zu alt und zu träge, deshalb lege ich mich einfach hin, wenn ich müde bin. Hier dürfen Sie aber nicht liegen. Narziss ist ein Vermögen. Ich bin hier, um dieses Vermögen zu beschützen. Ich frage mich allerdings, ob das Tier nicht zu viel frisst. Narziss war immer ein wenig gefräßig, genauso wie ich. Bitte tun Sie sich keinen Zwang an. Es hat genug Heu für uns alle. Sie verraten mich doch nicht, oder? Ich komme nur ab und zu hier, um ganz nahe bei dem Pferd zu sein. Das beruhigt mich. Was ist los? Sie werden auf einmal so bleich. Das geht gleich vorbei. Ich habe seit meiner Kindheit Schwindelanfälle. Ich muss mich nur ein wenig hinlegen. Sie legte sich flach auf den Rücken, direkt neben Narziss. Die Frau atmete schwer und das Pferd soff eine Menge Wasser. Ich wollte es mir wieder gemütlich machen, als mir beißender Rauch in die Nase stieg. Als ich nach draußen eilte, sah ich, wie mein Klient damit beschäftigt war, einen Strohballen, der Feuer gefangen hatte, zu löschen. Das ist nur etwas Stroh und Holz. Sieht wie eine Warnung aus, was meinen Sie? Ein kleines Lagerfeuer taugt nicht viel als Warnung, zumal Narziss bereits doppelt bewacht wird. Wieso? Haben Sie Verstärkung geholt? Eine junge Frau, die von Schwindelanfällen geplagt wird und Narziss einige Male geritten hat, ist ebenfalls im Stall aufgetaucht. Narziss wurde doch nie von einer Frau geritten. Das entspricht nicht meiner Philosophie. Wo ist die Frau jetzt? Vermutlich immer noch im Stall. Und Sie stehen hier herum? Das darf doch nicht wahr sein. Ich hoffe für Sie, dass Narziss nichts passiert ist. Er galoppierte zum Stall und fiel seinem Pferd beinahe um den Hals vor Erleichterung. Ich suchte nach der jungen Frau, roch aber nur noch ihr dezentes Parfum im Stall. Herr Galli verließ den Stall und ich folgte ihm. Ein Schatten kam auf uns zu. Der Schatten entpuppte sich als großgewachsene Frau, die wild mit den Händen gestikulierte. Es ist etwas Schreckliches geschehen, Herr Galli. Das Feuer haben wir bereits gelöscht und Narziss lebt immer noch glücklich und zufrieden. Ja, wer sind denn Sie und was machen Sie hier? Das ist Herr Maloney. Ich habe ihn engagiert, um Narziss zu bewachen. Das ist meine Wirtschafterin, Frau Heuler. Sie ist die Seele meines Gestüts. Eine ziemlich laute Seele. Ich habe auch allen Grund dazu. Ich habe Entsetzliches entdeckt. Eine Mahnung oder bloß einen Lieferanten, der zu viel verrechnet? Nein, Rodriguez. Er ist tot. Noch ein Pferd oder ein Spaniel? Rodriguez ist einer meiner Jockeys. Er ist tot. Er liegt in der Küche. Er wurde erstochen. Ich bin unschuldig. Ich habe einen Zeugen. Und ich bin kein Polizist. Sparen Sie sich diese Sprüche für später auf. Ja, geht Ihnen der Tod von Rodriguez nicht nahe? Natürlich geht er mir nahe. Es gibt nicht viele gute Jockeys. Klingt so, als wäre Rodriguez nur eine Investition, die Sie abschreiben müssen. Rodriguez hat mich menschlich sehr enttäuscht. Frau Heuler kann Ihnen sicherlich bestätigen, dass wir uns zuletzt fast nur noch gestritten haben. Das stimmt allerdings. Ich lausche zwar nie, aber das war unüberhörbar. Vielleicht sollten wir uns den Toten genauer ansehen. Es kann ja sein, dass er noch ein wenig lebt. Lassen Sie uns gemeinsam ins Haus gehen. Ich werde die Polizei verständigen und Herr Maloney wird sich um Rodriguez kümmern. Und wer kümmert sich um mich? Wenn Sie wollen, kann ich Ihre Schwester verständigen. Frau Heuler begann zu heulen und ich ging ins Haus. Der Jockey lag tatsächlich auf dem Küchenboden und war mausetot. Galli kniete zu ihm nieder und betrachtete ihn lange und eingehend wie ein Gemälde. In seinem Blick glaubte ich eine Mischung aus Hass und Entsetzen zu entdecken. Die Polizei sicherte ein paar Fingerabdrücke und fand auch die Tatwaffe, ein langes Brotmesser, das in der Spüle lag und säuberlich gereinigt worden war. Mein Klient bemühte sich, seine Wirtschafterin nicht allzu nahe an ihn herankommen zu lassen, was diese ganz offensichtlich schmerzlich berührte. Haben Sie einen Streit gehört, Frau Heuler? Nein, ich war oben und machte die Buchhaltung. Es war ganz ruhig im Haus. Als ich mir in der Küche einen Tee machen wollte, da sah ich Rodriguez. Ist das sein Vor- oder Nachname? Weder noch. Rodriguez ist sein Künstlername. Sein richtiger Name ist Hans Morgenlicht. Rodriguez hat einige Wochen hier im Haus gelebt. Als Freund der Familie oder als zahlender Gast? Als Freund der Familie. Sie werden es sowieso früher oder später erfahren. Rodriguez war eine Zeit lang mein Geliebter. Ihr Geliebter? Mhm. Sie sind doch nicht etwa... Ich fasse es nicht. Eine Schreckensbotschaft folgt der anderen. Ich muss doch sehr bitten. Wir leben in einem Klima der gegenseitigen Toleranz. Homosexualität ist nichts Ungewöhnliches. Es gibt auch Beamte, die diesem Hobby nachgehen. Ich persönlich bin eher dem Traditionellen verpflichtet. Ich bin katholisch. Also ich muss kündigen. Das ist doch blanker Unsinn, Frau Heuler. Es tut mir leid, dass ich Sie enttäuscht habe. Natürlich ist mir auch aufgefallen, dass Sie sich Hoffnungen machten, die ich nicht erfüllen konnte. Ja, aber es gibt doch auch so etwas wie jetzt, wo Rodriguez tot ist. Ich stehe zu meinen sexuellen Neigungen. Ich werde Ihnen einen besseren Vertrag anbieten, Frau Heuler. 500 Franken mehr im Monat und eine Jahresprämie, wenn wir mit Gewinn abschließen. Einverstanden. Ich schlage vor, dass wir uns jetzt hinlegen. Der Tod Ihres ehemaligen Geliebten berührt Sie anscheinend nicht sonderlich. Überlassen Sie die Fragen mir, Maloney. Wo waren Sie, als der Tote geboren wurde? Das weiß ich doch nicht. Und wo waren Sie, als der Tote... ermordet wurde. Tote werden nicht ermordet, aber das nur ganz nebenbei. Ruhe, Maloney! Ich war mit Herrn Maloney zusammen. Zusammen? Das ist aber interessant. Ihr Privatleben geht mich zwar nichts an, Maloney, was aber ist aus Ihrer Vorliebe für tote Klientinnen geworden? Ich habe im Auftrag von Herrn Galli ein Rennpferd bewacht. So ist es. Es brach ein Feuer aus, das wir gemeinsam löschten. Ich hingegen habe kein Alibi für die Tatzeit. Falls Sie mich verhaften möchten, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Niemand will Sie verhaften, Frau Heuler. Heißt das, dass Sie mir keinen Mord zutrauen? Ich zog mich in den Stall zurück und legte mich neben Narziss. Das Pferd blieb ruhig und ich träumte, dass mir ein Indianer einen lahmen Gaul schenkte, der ununterbrochen fraß, bis ich Privatkonkurs anmelden musste. Am nächsten Tag machte ich mich auf die Suche nach der von Schwindelanfällen geplagten Frau. Ich fand sie auf einer Pferderennbahn. Sie war in Begleitung eines älteren Mannes, der einen großen Strohhut trug. Hat Galli Ihnen erzählt, dass ich nie für ihn gearbeitet habe? So ist es. Was aber hatten Sie im Stall von Narziss verloren? Sie hat dem Gaul Blut abgezapft. Und was machen Sie mit dem Blut? Ich lasse es analysieren. David Potter ist einer der bekanntesten Pferdesportjournalisten. Er ist eine Institution. So ist es. Ohne mich gäbe es in diesem Lande keinen professionellen Reitsport. Galli ist ein Emporkömmling. Er tut alles, um erfolgreich zu sein. Ich dachte, Herr Galli hat das Gestüt von seinem Vater geerbt. Von seinem Pflegevater. Galli stammt aus einem Waisenhaus. Es gibt seit längerem Gerüchte, dass Galli seine Pferde systematisch dopt. Wir sind der Sache nachgegangen. Wer ist wir? Frau Stierli und ich. Frau Stierli arbeitet für die Zeitschrift Das Pferd und wir. Wenn es uns gelingt, nachzuweisen, dass Galli seine Pferde dopt, könnte das eine reinigende Wirkung auf die gesamte Rennszene haben. Ist Doping denn allgemein verbreitet im Pferdesport? Es geht um viel Geld. Die Pferde, die Sie hier sehen, sind alle außerordentlich talentiert. Doch Talent allein macht noch keine Sieger. Sie haben sicherlich gehört, dass Rodriguez ermordet worden ist. Er war kein besonders guter Jockey und er hatte keinen sehr guten Ruf in der Szene. Er war käuflich. Wer ihm genug bezahlte, der konnte ihn dazu bringen, absichtlich zu verlieren. Dann hätte Galli ein Motiv gehabt, um Rodriguez zu töten. Einen Mord aus Leidenschaft traue ich Galli nicht zu. Aber einen Mord aus Geldgier durchaus. Oh, ich glaube, ich muss mich gleich wieder hinlegen. Mir wird schon wieder schwarz vor Augen. Ich wusste gar nicht, dass ich immer noch so stark auf Frauen wirke. Frau Stierli wurde vor ein paar Jahren von einem Huf am Kopf getroffen. Seither leidet sie unter Schwindel und Sehstörungen. Frau Stierli legte sich neben die Rennbahn und Herr Potter fächelte ihr mit seinem Strohhut Frischluft zu. Ich fuhr zurück in die Stadt und traf im Polizeipräsidium einen Mann, für den Pferde nur dann wichtig waren, wenn in einem Kreuzworträtsel danach gefragt wurde. Ich sage nur eines. Furi, Maloney. Auch der Schimmel kommt ab und zu vor. Und natürlich die Lipizzaner und die Ponys. Ich persönlich bin ja ein Verfechter der berittenen Polizei. Leider ist dies in dieser Stadt nicht mehr möglich. Ich würde meinen Dienstwagen sofort gegen ein Pferd eintauschen. Und dann würden Sie als wildgewordener Sheriff durch die Prärie reiten und unschuldige Bürger erschießen. Die Polizei ist so beliebt wie schon lange nicht mehr. Ich erhalte regelmäßig Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern, die sich nach meiner Gesundheit erkundigen und mir eine baldige Pensionierung wünschen. Selbstverständlich kann ich darauf nicht eingehen. Ich bleibe, bis es soweit ist, Maloney. Und glauben Sie mir, es ist noch lange nicht soweit. Sie aber könnten sich langsam zur Ruhe setzen und Pferde züchten. Ich kümmere mich lieber um Mordfälle, die von der Polizei verschlammt werden. Zum Beispiel der Jockey. Dieser Fall ist so gut wie aufgeklärt. Ein Beziehungsdelikt. Herr Galli hat es nicht verwunden, dass ihn sein Geliebter mit anderen Männern betrogen hat. Wir haben uns umgehört, Maloney. Herr Galli war nicht im Haus, als der Mord geschah. Vielleicht war er im Haus und eilte danach nach draußen in den Hof, um ein Feuerchen zu löschen, das er vermutlich selbst gelegt hat. Sie sind auf die Tricks Ihres Auftraggebers reingefallen, Maloney. Aber das ist ja nichts Neues. Weshalb verhaften Sie Galli nicht, wenn Sie sich so sicher sind? Das würden wir gerne tun, aber Ihr Klient ist untergetaucht. Sie wissen, dass Sie uns seinen Aufenthaltsort nennen müssen, Maloney. Oder möchten Sie wegen Begünstigung hinter Gitter kommen? Es gelang mir, das Polizeipräsidium unbeschadet zu verlassen, weil sich der Polizist durch eine Beamtin ablenken ließ, die als verdeckte Ermittlerin ins Milieu eingeschleust wurde. Sie trug ihre Uniformhosen kurz geschnitten und ihre Mütze war mit Latex überzogen worden. Es vergingen 2 Tage, in denen ich ab und zu nach Narziss schaute und auch einmal einen Gang in Gallis Haus wagte, dort jedoch von der allgegenwärtigen Wirtschafterin verjagt wurde. Ich genoss das milde Klima und spazierte durch Landschaften, die nur durch Biker durch Landschaft gemacht wurden. Die Idylle nahm ein Ende, als mich mein Klient überraschend anrief und mich in einer Turnhalle treffen wollte. Ich liebe Pferde über alles. Und wenn ich mich von lebendigen Pferden fernhalten muss, zieht es mich hin zu Pferd Pausch. Jedem das Seine. Weshalb sind Sie untergetaucht? Für die Polizei wirkt das wie ein Schuldeingeständnis. Die Polizei hat mich verhört und mir wurde dabei klar, dass sie sich auf mich als Täter einschießen. Rodriguez hat mich betrogen, das wusste ich. Aber es war nicht der sexuelle Betrug, der zum Bruch führte. Sondern der Umstand, dass ich Rodriguez kaufen ließ. Ich konnte es mir zuerst nicht erklären, weshalb Narziss nach zwei souveränen Siegen plötzlich nur noch im Feld mitlief. Bis ich zufällig mitbekam, dass sich Rodriguez mit Potter traf. Potter, der Journalist? So nennt er sich gerne. In Tat und Wahrheit ist Potter ein durchtriebener Kerl, der durch Pferdewetten reich wurde und durch schöne Frauen wieder verarmte. Kennen Sie die Journalistin Stierli? Sie wird überall nur Potters Stute genannt. Dabei hat sie gar nichts mit ihm. Potter hat sie als Assistentin angestellt. Die Frau ist clever. Sie durchschaut Potter und benutzt ihn, um Karriere zu machen. Frau Stierli war es, die ich im Stall antraf, in jener Nacht, als Rodriguez ermordet wurde. Sie behauptet, dass sie Narziss Blut abgezapft habe, um nachweisen zu können, dass sie ihre Pferde dopen. Potter hat ihr das ins Ohr geflüstert. Er möchte mich fertig machen, weil ich mich nie auf seine Spiele eingelassen habe. Was sind das für Spiele? Potter kauft ganze Rennen. Er bietet den Besitzern der besten Pferde eine fixe Summe an. Dafür bestimmt er, wer das Rennen gewinnt und wer auf Platz läuft. Ich habe nie mitgespielt. Deshalb möchte er mich diskreditieren. Und Frau Stierli hilft ihm dabei. Sie hat einen unterschwelligen Hass auf Pferde. Ich habe von ihrem Unfall gehört. Frau Stierli war eine sehr talentierte Dressurreiterin. Sie war nahe dran, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, als der Unfall geschah. Das ist alles schön und gut und mag auch erklären, weshalb auf ihre Pferde Anschläge verübt wurden. Was aber ist mit dem Mord an Rodriguez? Das ist mir nach wie vor ein Rätsel. Es war niemand im Haus außer Frau Heuler. Vielleicht hat sie Rodriguez aus Eifersucht getötet. Ja, das glaube ich nicht. Sie hat ja mitbekommen, dass es zwischen mir und Rodriguez nicht mehr zum Besten stand. Vielleicht wollte sie ihnen einen Gefallen tun. Eine äußerst romantische Vorstellung, die nicht zu Frau Heuler passt. Sie ist eine perfekte Buchhalterin. Ich vermute, dass sie ihre Liebhaber nach Soll und Haben beurteilt. Er gab mir eine Handynummer, unter der er Tag und Nacht erreichbar war. Ich rief Frau Heuler an und verabredete mich mit ihr für den späteren Abend. Am Nachmittag ging ich auf die Rennbahn und traf schon bald auf Herrn Potter und Frau Stierli. Es wird gemunkelt, dass Galli untergetaucht ist. Wissen Sie Näheres? Ich weiß sogar das Allerneueste. Sie und Frau Stierli sind in illegale Machenschaften verwickelt. Das kann jeder behaupten. Es genügt, wenn einer der Rennstallbesitzer, die Sie gekauft haben, umfällt. Das ist wie Domino. Entscheidend ist der erste Stein. Sie haben nichts davon, wenn wir hinter Gitter kommen. Ganz im Gegenteil. Wir werden Gallis Verhältnis zu Rodriguez ins pikanteste Licht rücken. Ich glaube, Herr Maloney will uns einen Deal vorschlagen. Galli hat sich nicht getäuscht. Sie sind einiges cleverer, Frau Stierli, als Ihr Mentor. Was sie hat, hat sie von mir. Ja, er hat mir einiges beigebracht, das stimmt. Aber ich habe vor allem aus seinen Fehlern gelernt. Du hättest dich mit Galli verständigen müssen. Stattdessen gingst du auf Konfrontationskurs. Ich bin bis jetzt gut gefahren mit meinen Methoden. Mein Vorschlag ist der. Ich mische mich nicht in ihre krummen Geschäfte ein und sie helfen mir, Galli vom Mordverdacht zu befreien. Galli nützt uns mehr, wenn er im Gefängnis sitzt. Er wird auspacken und den ersten Dominostein leicht erschüttern. Das kann bereits genügen. Maloney hat recht. Wir sollten ihm sagen, was wir über Rodriguez wissen. Also gut. Aber wehe, Sie verpfeifen uns. Ich muss mich gleich wieder hinlegen. Soll ich mich neben Sie legen? Was fällt Ihnen ein? Frau Stierli gehört zu mir. Ich gehöre nirgendwo hin. Ich bin wie ein fliehendes Pferd. Kennen Sie die Novelle von Martin Walser? Ich kenne nur die Geschichte mit den Dominosteinen. Einer wackelt bereits gefährlich. Rodriguez hat Frau Heuler erpresst. Er sagte uns nicht, womit. Aber er hatte die Frau in der Hand. Die Neuigkeiten gingen in mein Ohr wie ein Schluck Bourbon in meine Kehle. Ich rief bei der Polizei an und 20 Minuten später stand ich mit einem Beamten Frau Heuler gegenüber. Uns liegen Hinweise vor, dass Sie von Herrn Rodriguez alias, beziehungsweise nicht alias, Hans Mürgeli erpresst wurden. Dieser unmögliche Mensch hat es wahrscheinlich überall herum erzählt. Och, ich schäme mich so. Scham ist nicht strafbar, Frau Heuler. Ich verhafte Sie auch deswegen nicht. Ich verhafte Sie wegen Mordes. Mit was hat Rodriguez Sie erpresst? Mit was? Womit? Weshalb? Wohin? Warum? Wie viel? Was auch immer. Wer ständig nur fragt, der verpasst im Leben die schönsten Antworten. Man muss auch mal loslassen können, Maloney. Lassen wir diesen Wort einfach so los und kümmern wir uns wieder um wichtigere Dinge. Es ist mir aber ein Anliegen, die ganze Wahrheit zu erzählen. Sie haben Geld unterschlagen und Rodriguez hat Wind davon bekommen. Das ist reine Spekulation. Sie müssen darauf nicht antworten, zumal es sich dabei nicht einmal um eine korrekt gestellte Frage handelt. Wie viele Grisham-Romane mussten Sie lesen, um solche Sätze fehlerfrei formulieren zu können? Ich liebe Grisham. Ich stelle mir vor, dass ich einen tollen Geschworenenprozess erhalte. Ja, ich habe Geld unterschlagen, weil ich im Spielcasino viel Geld verloren habe. Rodriguez hat davon erfahren und mich erpresst. Deshalb habe ich ihn getötet. Ich freue mich auf den Prozess. Einen geschworenen Prozess gibt es nur, wenn Sie kein Geständnis ablegen. Dann widerrufe ich. Sehen Sie, Maloney, daran sind nur die Literaten schuld. Schreiben Krimis und Thrillers und wir können die Suppe danach auslöffeln. Die sollen sich ein Beispiel an Heidi und dem Geißenpeter nehmen. Es gibt keine Mörder, die sich auf so etwas berufen. Mein Klient suchte nach einer neuen Wirtschafterin und fand einen gut aussehenden Buchhalter, dem er gleich sein Bett offerierte. Es dauerte ein halbes Jahr, bis endlich der erste Dominostein fiel. Danach dauerte es nur noch 2 Wochen, bis Potter und Frau Stierli wegen Betrugs verhaftet wurden. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das Rennpferd, 3. und letzter Teil.